So, jetzt sind wir bei der Methode, dass in dem Text erklärt wird, und wir haben verstanden, dass diese Methode und auch insgesamt die Sanskrit-Tradition ist mehr mit indischer Philosophie verbunden, mit Yoga verbunden. Wer jemand von euch sich mit Yoga beschäftigt hat, es gibt viele gemeinsame Elemente. Und dieser Text ist auch diese Yogacara-Bhumi-Sastra, Icheshutilun, ist besonders interessant auch, weil es der Asanga oder der Bodhisattva Maitreya nach der Tradition, sie haben sich auch mit Medizin beschäftigt, mit Ayurveda. Und sie werden diejenigen, die ein bisschen holistische Medizin sich darüber interessieren. Ich selbst, ich habe großes Interesse und möchte bei uns in Tschechien so ein Zentrum für, so wie hier, für Buddhismus und holistische Medizin bauen. Dann wird von Interesse sein, weil er gibt auch viele Informationen, die eigentlich von Ayurveda kommen, wie die Krankheiten sich entwickeln und was sind die Gründe von Krankheiten und so weiter. Auch körperlichen Krankheiten, nicht zu sprechen von geistlichen. So, und Atmen auch, indem das Atmen bringt zum Ausdruck, wie wir den Körper und den Geist benutzen. Atmen ist auch ein sehr wichtiger Grund von allen Zuständen, die wir erleben. Und auch in der Medizin, in Ayurveda, genauso in der chinesischen Medizin. Diese Windstörungen sind Grundlage für die meisten Störungen, die wir im Körper und im Geiste haben. Und wie ich erklärt habe, dieses Atmen ist in dem Text, der Text gibt vier Synonyme von Atmen. Und gemeinsam für diese Synonyme ist, was die Hauptbedeutung von Atmen ist, was der tibetanische Text wahrscheinlich übersetzt als Lebensenergie oder Bioenergie. Aber in Sanskrit oder in dem chinesischen Text heißt es einfach Vayu Dhatu, was heißt Element von Wind. Element von Wind ist auch Lebensenergie, Bioenergie, ist Qi, ist Prana. Und die holistische Medizin in China, auch in Indien, Tibet, in diese holistische Medizin, diese Qi spielt sehr wichtige Rolle, wichtigste Rolle für Verständnis von holistischer Medizin. Auch bei den Griechen, die Griechen waren sehr, sehr weise Menschen, die Pneuma ist eigentlich Wind auch. Und es hat zu tun auch mit Seele. Seele ist auch eigentlich Wind, Lebenswind. Es ist auch vielleicht kein Wunder, dass in Indien die Seele wird als Atman verstanden und in Deutsch Atmen hat auch mit der Seele zu tun. Und Seele ist natürlich Ich. Und Ich in der indischen Philosophie, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, heißt ein Prinzip, das sich nicht ändert. Das ist wahre Existenz. Wahre Existenz ist ein Prinzip, das sich nicht ändert. Der Buddha hat seine Philosophie und Weltanschauung eben basiert auf der Tatsache, dass es kein ständiges Existenz gibt. Existenz ist ein Prozess und Atmen ist auch ein Prozess. Und was man Seele nennt, ist auch ein Prozess. Seele hat zu tun mit Empfindungen, ist auch ein Prozess. Also alles, was wir erleben, ist ein Prozess. Und Atmen ist auch ein Prozess. Und dieses Prozess hat zu tun mit Lebensenergie. Und diese Lebensenergie ist so auch feinere Atmen. Was man auch in den Upanishaden zum Beispiel mit dem Gott identifiziert. Prana ist Gott, Gott ist Prana, Prana ist Brahma. Und Brahma ist Atman. Und Atman ist Brahma. Das ist die wichtigste Idee der indischen Philosophie. Der Buddha hat sich nicht damit einverstanden erklärt und hat dann eigene Einstellung zu Yoga entwickelt. Aber in der Tradition der Yoga, wie immer man es nennt, ist Purusha oder Atman, es ist ein Prinzip von Existenz, das sich nicht ändert. Das auch gleichgesetzt kann sein mit Geist oder auch nicht, je nachdem. Und in dieser Tradition, dann Objekt der Betrachtung ist nicht nur grobe Atmen. Grobe Atmen ist in dem Text erklärt als das Atmen, als das auf großer Raum basiert ist. Diese Atmen heißt grobe Atmen. Auf Sanskrit gibt es sogar ein technisches Wort im Buddhismus, im Yoga, Saushiryam. Saushiryam ist das Gebiet von Perineum, oder wie sagt man auf Deutsch, diese Bauchdecke, oder? Zwerchfell. Diese Fell. Zwerchfell, ja. Wie? Zwerchfell, Bauchfell. Das Zwerchfell ist ja nur sehr oben. Bauchdecke. Bauchdecke. Durch diese Atmen. Rohr, oder wie heißt das auf Deutsch? Luftrohre. Zur Nase und zum Mund, das ist Saushiryam. Saushiryam heißt großer Raum. So wie wir können selbst erfahren, wenn wir einatmen und ausatmen, diese Bauchdecke bewegt sich. Es gibt jetzt sogar Mittel für Meditation, dass man diese Bauchdecke betrachtet. Das kommt von Burma, das ist nicht in den Schriften erwähnt. Und man kann da auch diese bauchliche Betrachtung als Meditation betrachten. Und dann gibt es feinere Atmen. Und in dieser Tradition betrachtet man nicht nur grobe Atmen, das durch Nase oder Mund im Körper hineingeht und aus dem Körper rausgeht. Einatmen ist dann Bewegung nach unten, Ausatmen ist Bewegung nach oben, der Text genau erklärt. Also diese Atemzüge sind Bewegungen nach oben und nach unten, das Geschehen auf der Grundlage von dem großen Raum, Saushiryam. Das ist sehr wichtig in der buddhistischen Lehre. Raum heißt die Grenzen von Formen. Ohne Raum gibt es keine Formen zu wahrnehmen. Wir nehmen die Formen wahr, die Farben. Auch Atmen ist Form, Atmen ist Materialität. Es gehört zu Rupa, zu Form. Aber es ist eine besondere Materialität, sehr wichtig zu verstehen. Es ist eine Materialität, das nach der buddhistischen Lehre, nach Abhidhamma, ist auf Geistlichkeit basiert. Wenn wir keinen Geist haben, wir können auch nicht atmen. Also Geist erzeugte Materialität, Chittaja Rupa. Das ist Atmen. Was ist noch Chittaja Rupa? Geist erzeugte Materialität. Wenn wir den Körper bewegen, die Gesten, das ist auch Geist erzeugte Materialität. Nach der buddhistischen Lehre. Jetzt rede ich, das ist auch Geist erzeugte Materialität. Dann je nachdem, sehr wichtig, Teil von Achtsamkeit. Sie brauchen nicht keine, unbedingt keine übernatürliche Kräfte, um zu verstehen, wie der Mensch spricht und wie der Mensch den Körper benutzt. Es ist Ausdruck des Geistes. Wenn meine Bewegungen durcheinander sind, heißt es, der Geist ist auch durcheinander. Wenn ich rede durcheinander, heißt das auch, dass mein Geist durcheinander ist. Wenn ich atme durcheinander, heißt es genauso, dass mein Geist auch durcheinander ist, in Wirbel ist. Also der Zustand des Geistes kann man erkennen nach der buddhistischen Lehre, wenn man achtsam ist, wie man den Körper, die Sprache und Atmen anwendet, benutzt. Man braucht nicht unbedingt übernatürliche Kräfte zu haben. Betrachten Sie Atmen, betrachten Sie, wie Sie reden, betrachten Sie, wie Sie den Körper benutzen und Sie können auch gleichzeitig den Zustand des Geistes betrachten, weil das ist die Ursache von allen diesen Erscheinungen. Wenn diese Erscheinungen nicht da sind, sehr schwer einen Zugang zu dem Geist zu bekommen. Und der Vorteil von der Meditation über Atmen ist, dass dieses Objekt zu jeder Zeit, solange wir nicht tief in Vertiefung sind. Vielleicht lernen Sie das auch, wo diese grobe Atmen nicht mehr wahrgenommen wird. Dann Atmen ist immer mit uns. Dann zu jeder Zeit, wir haben das Meditationsobjekt anwesend mit uns. Er geht mit uns, wenn der Geist unruhig ist. Es spiegelt sich an Atmen. Wenn der Geist sich beruhigt, es spiegelt sich an Atmen. Wenn der Geist Mühe ist, Stress hat, es spiegelt sich auf Atmen. Wenn der Geist keinen Stress hat, spiegelt sich auf Atmen. Deswegen der Buddha sagt, wenn die Laien fragen, worüber er meditiert, er sagt, über Atmen, in dem Atmen spiegelt alles. Und Atmen ist genannt dann Lebensenergie in diese feinere Form oder Qi oder Windelement, weil Qi ist auch Windelement, wodurch die Natur lebt, ist auch Windelement. Wie wir gesagt haben, wenn Sie achtsam die Pflanzen betrachten, die Bäume, sie atmen auch. Wenn sie nicht atmen, sind sie tot. Genauso mit unserem Körper. Nach der buddhistischen Lehre, diese Atmen ist auch mit bei uns Wesen mit Wärme verbunden. Indem wir Lebensenergie im Körper haben, haben wir auch Wärme. Und diese Wärme, wir können auch mit dem Geist beeinflussen. Das ist auch Disziplin von Yoga und Qigong. So, dann andere Name für Atmen ist, wie ich erwähnt habe, ist körperliche Formation. Kaya Sankara, körperliche Formation. Es formiert den Körper. Wenn Sie achtsam die Schriften studieren, finden Sie auch in Samyutta Nikaya, Anapana Samyutta, es gibt Sutra, wo der Buddha fragt die Mönche, worauf meditiert der Mönch, der dort unter dem Baum sitzt. Sie sagen, unser Wissen hängt von dem Lehrer ab. Er meditiert über Atmen. Ja, warum? Sehen Sie, wie aufrecht und wie stabil er sitzt. Durch Atmen, Eigenschaft von Atmen ist, dass er den Körper bewegt, und auch unterstützt. Durch Atmen, wenn Sie einen Unfall gehabt haben, so wie ich und so, wir können allmählich auch den Zustand vom Körper ändern. Aber natürlich, es dauert sehr lange. Die echten Sachen dauern sehr lange. Die unnützlichen Sachen lernen wir sehr schnell. Aber man kann Zustand des Körpers ändern durch Atmen, indem Atmen Körper bewegt und auch Körper unterstützt. Wenn wir nicht atmen, was macht der Körper? Wenn wir nicht mehr atmen, wenn wir nicht Lebensenergie im Körper haben, Kollaps. Dann sind wir wie ein Stück totes Holz, kein Saft drinne. Und wo wir hingehen, der liebe Gott weiß oder auch nicht. Atmen ist sehr wichtig, Verständnis von Atmen. Und eben Meditation über Atmen ist Meditation von Verständnis von Atmen. Und damit man Atmen versteht, muss man ihn erst, wie wir erklärt haben, verfeinern. Das ist das Wichtigste. Weisheit verfeint den Atmen, aber auch natürlich und wichtigste Konzentration verfeinert den Atmen. Jetzt, beide haben eigentlich dieselbe Funktion, was Atmen anbetrifft, Atmen zu verfeinern. Und damit dieser Prozess von Verfeinerung des Atmens viel klarer wird und viel tiefer geht, in dieser Tradition, dass wir hier lehren werde, man, Objekt der Betrachtung ist nicht nur grobe Atmen, aber was den Text heißt, Zwischenatmen. Zwischenatmen ist eine Erscheinung, das passiert, wenn nach Einatmen, bevor man ausatmet und nach Ausatmen, bevor man einatmet. Diese Periode heißt, in Yoga heißt Kumbhaka, wenn Sie sich mit Yoga Kumbha heißt Pitcher, wie sagt man Pitcher? Oh. Picture? No, Picture. Pitcher, ist ein Gefäß. Das Gefäß, ja. Das Gefäß, das man in Indien. Ein Fass. Fass, nee, nicht Fass. Gefäß. Eine Karaffe. Karaffe? Ja, so ein Glasgefäß. Nicht ganz zufrieden. Pot, ja, Pot. Viel. Gut. Pot ist ein Topf, ja. Es ist Pot. Einfach Pot. Also Kumbha ist Pot. Und unsere, diese Saushiriam ist auch so wie Pot. Und jetzt feinere Atmen passiert in dieser Zwischenperiode. Man kann es nicht so mechanisch trennen von groben Atmen. Aber nach dem groben Atmen gibt es eine Periode, das Zwischenatmen heißt. Wenn Sie mehr Achtsamkeit haben, werden Sie erfahren, nach Einatmen gibt es so wie Echo von Einatmen und nach Ausatmen gibt es Echo von Ausatmen. Nach diesem Echo, dann gibt es Bewegung in dem Körper, überall, weil der Körper lebt durch diese Bewegung, was man Lebensenergie nennt. In dem Text heißt es Roma Kupa, die Poren von Haut atmen. Wenn man nicht einatmet und ausatmet, man atmet immer. Wenn man nicht atmet, lebt man nicht. Deswegen atmen heißt Lebensenergie. Ohne Lebensenergie sind wir nichts. Aber wenn man nicht einatmet, wenn man nicht ausatmet, nach dem Echo von Einatmen und Ausatmen, dann kommt eine Periode, wo man durch den ganzen Körper einatmet und ausatmet. Das heißt Dromakupa, Poren, einatmen, ausatmen durch Poren in Haut. Auf wissenschaftlicher Sprache heißt das Zellenatmen. Heutzutage, unsere Geister sind rückständig wegen moderner Technologie, aber unsere wissenschaftliche Wissen hat sich so entwickelt, wir können den Mikroskop in den Körper hineinführen und sehen, dass jede Zelle sich ausdehnt und schrumpft, ausdehnt und schrumpft. Die Zellen, die nicht sich ausdehnen und schrumpfen, das sind die tote Zellen. Wenn man sich die tote Zellen sammeln, das ist Krebs. Die Qigong, Yoga ist dafür auch, dass sich nicht die tote Zellen sammeln. Dass die Energie fließt in den Körper ohne Hindernisse. Dafür ist ja Yoga, dafür ist Qigong, dafür ist Tai Chi. Nach der chinesischen Medizin, Krankheiten haben drei Perioden. Erst auf dem Haupt. Das sind leichte Krankheiten, die kann man durch Massage, durch Qigong, durch Akupunktur heilen. Man braucht nicht Medikamente einzunehmen. Wenn man nicht macht, dann gehen die Krankheiten ins Fleisch hinein. Da braucht man Medikamente. Akupunktur ist nicht genug, Massage ist nicht genug. Und wenn man es nicht macht, dann geht das in diese Knochenmark, sagt man. Diese Krankheiten, die Knochenmark gehen, kann niemand heilen. Ja, in chinesischer Medizin gibt es viele Geschichten. Auch in Sankuo Yen-I, berühmter Roman, gab es zu dieser Zeit von drei Königsreichen, gab es sehr berühmte Arzt. Und der Kaiser hat gehört, sein Ruhm, hat ihn eingeladen und hat gesagt, was meinst du, habe ich irgendwelche, was soll ich machen? Und er hat gesagt, Ihre Majestät, Sie sind krank, Sie sollen das machen und sollen Sie üben und sollen Sie diese Medikamente einnehmen und dann es wird okay. Dann er hat gesagt, was sagst du, ich fühle mich wohl, du willst mein Geld haben, weg mit dir. Dann nach ein paar Monaten wieder, er fühlt sich nicht wohl und dann ruft ihn zu sich. Er sagt, Ihre Majestät, ihr seid krank, jetzt ist es schwieriger, Sie müssen das, so viele Medikamente einnehmen. Das ist, dann wird es okay. So viele Medikamente, du willst mein Geld, raus mit dir. Dann nach ein paar Monaten, er fühlt sich sehr, sehr unwohl. Und dann er schickt Boten, dass sie ihn suchen, sie finden ihn nicht. Nach einer Woche ist er tot. So ist die Entwicklung. Wenn man nicht reagiert, rechtzeitig, dann geht es tiefer und tiefer und tiefer. Wenn es im Markt der Knochen geht, dann niemand kann heilen, sogar ein Wunderarzt. Deswegen holistische Medizin, dazu gehört auch Meditation. Meditation ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil von holistischer Medizin. Muss man rechtzeitig reagieren, damit diese Tendenz der Krankheiten nicht in Tiefe geht. Und es geht nicht in Tiefe, indem die Energien in den Körper fließen können. Keine großen Hindernisse. Und das hat auch zu tun mit korrektem Atmen. Das ist auch der Vorteil, dass man mit feineren Atmen arbeitet. Diese feinere Atmen dann existiert in jeder Zelle, in jedem Teil des Körpers. Wenn Sie gute Konzentration haben, wenn Sie sich in Spitze von Finger konzentrieren, spüren Sie Atmen dort. Was ist Atmen? Ist Bewegung, Ausdehnen, Schrumpfen. Wenn man das mit Puls koordiniert, Puls ist auch Windelement, nichts anderes. In chinesischer Medizin, Blut ist die Grundlage für Qi. Wenn Blut arm ist, dann wird auch Qi nicht richtig funktionieren können. Und Puls gibt überall, in jedem Teil des Körpers gibt es Puls. Ohne Puls leben wir nicht. Und wenn man achtsam diese Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen betrachtet, man braucht nicht daran zu denken, in dieser Lücke auf natürliche Weise die Aufmerksamkeit, in dem kein grobes Atmen da ist, sich verbreitet an das ganze Körper. Man braucht nicht daran zu denken, weil Körper, wenn es keinen konkreten Platz von Betrachtung gibt, dann Betrachtung wird bleiben an dem ganzen Körper. Das ist die Tatsache, muss man selbst experimentieren. Und dann ist die Periode, wo man spürt Atmen oder Bewegung in dem ganzen Körper. Und wenn man das spürt, auf natürliche Weise, der Atmen wird verfeinert. Und so, wenn man spürt feinere Atmen, grobe Atmen geht in den Hintergrund. Wenn man spürt grobe Atmen, feinere Atmen geht in den Hintergrund. Und in dieser Tradition, das ist Prozess der Verfeinerung, indem man feinere Atmen betrachtet. Das ist auch, wir koordinieren das ein bisschen mit Qigong-Übungen. Wenn man richtig Qigong übt, dann geht auch diese grobe Atmen in den Hintergrund, wenn man fängt an zu spüren, feinere Atmen. Wenn man tiefer studiert, dann sogar den Fluss der Energien im Körper kann man spüren, indem man wichtige Punkte von Energiefluss verbindet im Geiste. Nach der Yoga, auch nach Qigong, Yoga und Qigong sind sehr eng verbunden, wo immer man den Geist lenkt, dort geht auch Fluss von Qi, von Prana. Deswegen, wo immer man sich im Körper konzentriert, dort wird man am deutlichsten diese Pulsierung von Qi, von Lebensenergie, von Windelement erfahren können. So hat man gleich Meditationsobjekt, und in dem dieses Meditationsobjekt sehr fein ist, man braucht feinere Geist, ihn zu erleben. Grobe Atmen ist natürlich, erlebt man ohne Konzentration. Diese feinere Atmen zu erleben, braucht man sich konzentrieren. Und diese Konzentration wird nicht schwer, wenn man daran denkt, dass Blut ist die ist Grundlage für Qi, für Prana. Indem man Puls spürt, spürt man auch Einatmen, also feinere Atmen. Einatmen, Ausatmen ist auch nichts anderes als Ausdehnung und Schrumpfen des Körpers. Aber diese feinere Atmen ist Einatmen und ist Schrumpfen und Verdehnung von jedem Teil des Körpers. Weil Puls muss es da sein in jedem Teil des Körpers. Damit die Zellen leben, sie müssen mit Blut verbunden werden. Und von Blut ernährt werden, nicht wahr? So kommt man ziemlich leicht gleich zu dieser feineren Erfahrung von Atmen. Feinere Erfahrung von Atmen ist mit feinerem Geist verbunden. So experimentiert man, wenn es nicht geht, natürlich für die Anfänger, man bleibt bei der Theravada-Methode, was vielleicht leichter ist, Atmen zu identifizieren. Aber es soll identifiziert sein auf einer Stelle. Nach der Theravada-Methode am besten, indem man am deutlichsten durch Nase einatmet und ausatmet, in dem Gebiet um Naselochen, wo man diese Atmenziege am deutlichsten erfahren kann. So, wir lassen Zeit für Fragen. Es ist 12 Uhr, ist die Zeit für Hamham. Ne? Dann gehen wir essen und wir treffen uns nach dem Plan um 2 und es fängt an mit Fragen und Antworten. Bitte wegen der Mittagpause nachdenken, geben Sie mir irgendwelche gute Fragen, gute Herausforderungen, dann werde ich nachdenken müssen und vielleicht werden wir immer schlauer und immer klarer, wie man meditieren soll, um diese immer feinere Atmen zu erfahren und bei dem feineren Atmen zu bleiben, bis eigentlich grobe Atmen erst in den Hintergrund geht und dann nicht mehr da ist. Das ist natürlich ein ziemlich langer Prozess, aber man kann das lernen, das ist nicht so schwer. Das ist nur Anfang von tieferer Meditation. Wenn Atmen grobe Atmen weggeht, dann gehen automatisch auch die Gedanken aus. Und das ist der ideale Zustand, um Yogacara zu studieren. Aber wir lernen langsam, langsam. Die echte Sachen brauchen Zeit. Die unnützliche Sachen lernt man sehr schnell. Was ich machen kann in diesen 5 Tagen, und das ist meine Aufgabe, die Methode klar zu erklären, dass jeder kann experimentieren. Die Theravada-Methode ist auch wunderbar. Wenn es nicht so gut geht mit dem feineren Atmen, kann man bei der Theravada-Methode bleiben. Dann diese Verfeinerung von Atmen wird auch erscheinen, aber auf einer Stelle wird sich es konzentrieren, weil die Aufmerksamkeit bleibt da. Wenn die Aufmerksamkeit da bleibt, dann geschieht auf natürliche Weise Prozess der Verfeinerung. Prozess der Verfeinerung ist auch Prozess von gemütliche oder angenehme Wahrnehmung. Angenehme Wahrnehmung ist angenehme Empfindung. Und angenehme Empfindung ist, was der Geist will. Dann bleibt er ohne Mühe bei dem Objekt. Und nur so kann man erfolgreich in der Meditation sein. Wie es passiert, dieser Prozess, das ist meine Aufgabe, werde ich in den Abenden erklären. Die Theorie von Shamatha nach der nördlichen Tradition, wie es in Yogacara Bhumishastra erklärt wird und wie es in China und in Tibet, in den Klostern und so weiter gelehrt wird. Dann wir haben viel zu lernen, dann bitte. Versuchen Sie achtsam sein, damit der Geist frisch bleibt und ohne Aufregung und ohne Senken erleben wir das Essen und das Gehen und Ausruhen auch. Okay. Und bitte.